weil aus Liebe du starbst, mir Erlösung erwarbst. Komm, ich Heiland und König zu dir, ich zum Dienst dir zu weihen, dein auf ewig zu sein, deinen Segen, o Jesus, gib mir. Seh, ich stehe nur hier, übergebe mich dir, leg mich willig auf deinen Altar. Send dein Feuer, o Herr, alle Sünden verzehr, bind mich fest, ich bin dein immer da. Nimm mich, Herr, wie ich bin, Leib und Seele nimm hin, uns von Flecken mach völlig mich rein. Heilige Heiland, du mich ganz zum Tempel für dich, wo du wohnst und regierest allein. Sieh, ich stehe nun hier, übergebe mich dir, leg mich willig auf deinen Altar. Send dein Feuer, o Herr, alle Sünden verzehr, bind mich fest, ich bin dein immer da. Nimm mein alles, o Herr, was ich liebe so sehr, ich will leben für dich nur allein. Herz und Augen im Himmel, heilige Lippen und Sinn, ja, mein Wille, Erlöser, sei dein. Sieh, ich stehe nun hier, übergebe mich hier, leg mich willig auf deinen Altar. Send dein Feuer, o Herr, alle Sünden verzehr, bind mich fest, ich bin dein immer da. Nicht mehr mein, aber dein, Jesu Name allein, meine Kraft sei mein Schutz und mein Schild. Ja, ich glaube voll Freud, du wirst mich nach der Zeit einst verklären in dein Ebenbild. Sieh, ich stehe nun hier, übergebe mich dir, leg mich willig auf deinen Altar. Send dein Feuer, o Herr, alle Sünden verzehr, bind mich fest, ich bin dein immer.